Abschnitt 5 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 19. Mich zu erlösen aus des Krieges Grauen, den ich geführt mit deiner Augenpracht, hab ich schon oft mein Herz dir dargebracht, doch du willst nicht so tief herniederschauen. Und hoffen auf dies Herz noch andre Frauen, so ist ihr Hoffen schwach, getäuscht, verlacht. Ich will es nicht, was Unlust dir gemacht, wie sollt ich dem in meinem Busen trauen? Wenn ich's verstoße, und wenn Hilfe nicht in deiner Brust der arme Flüchtling findet, wenn jeder Weg dem Irrenden verschwindet, wenn es die Schranken der Natur durchbricht, dann wird uns beide harte Schuld beschweren. Doch deine Schuld wird seine Liebe mehren. Ende von Abschnitt 5.